Das Kapitel über denjenigen, der aufwacht, Asbaha. Also du wachst auf und du bist in Amana. Was bedeutet Amana? Du bist in Sicherheit. Amana bedeutet, du hast keine Angst, dass du getötet wirst oder dass du an diesem Tag vor Hunger sterben wirst oder dass dies passiert oder alles. Und da erwähnt Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ein Hadith, einen also in diesem Kapitel. Sagt Rahimahullah an Ibn Mihsan al-Ansari, er überliefert von seinem Vater, und der vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der sagt: Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu ta'amu yawmihi, fa ka'annama hizat lahu dunya. Wer in der Früh aufsteht, er ist in Sicherheit. Wie sagt man das? Sein Körper ist gesund, du stehst in der Früh auf, bist in Sicherheit, hast keine Angst vor irgendwas. Dein Körper ist gesund und du hast Essen für diesen Tag, genug Essen für diesen Tag, der ist wie derjenige, dem die ganze Dunya geschenkt worden ist. Ist das nicht so? Du stehst in der Früh auf, hast vor nichts Angst, dass jemand dich, was weiß ich, erschießen will oder festnehmen wird oder hin oder her oder du wirst verfolgt oder nein. Du bist gesund, nichts fehlt dir und du hast genug Essen für diesen einen Tag. Sag ich mal, du hast genug für diesen einen Tag, als ob dir die ganze Dunya gegeben wurde. Ist das nicht so? Warum? In der Früh, wenn du aufstehst, dir wurde die ganze Dunya gegeben. Stell dir vor, jetzt, du stehst in der Früh auf und du weißt, heute gehört die ganze Dunya mir. Wo willst du hingehen für diesen einen Tag? Wirst du die ganze Dunya das, was du hast? Nein. Sondern du wirst nur das sehen können oder dort hingehen können, was du sowieso, auch wenn man dir nicht die ganze Dunya gegeben hätte, es würde sich nichts ändern. Ist das nicht so? Du stehst nur auf, hast die ganze Dunya. Oder du stehst auf, hast nicht die, sondern hast ein normales Leben. Hat sich was verändert in deinem Tagesablauf sozusagen? Für diesen einen Tag, weil du weißt, dass du nicht. Wie war die Einstellung der Sahaba? Was ist ihre Lebenserwartung angeht? Was haben sie? Haben sie geglaubt, inshallah, ich werde 100 Jahre leben? Nein! Sondern was sagt der Prophet Salome? Wenn du schlafen gehst, wenn es Nacht wird, wenn es dunkel wird, wenn ich die Nacht erreicht, erwarte nicht den Morgen. Und wenn du in der Früh aufstehst, erwarte nicht, dass du bis Abend leben wirst. Der Prophet Salome spornt die Sahaba darauf an, damit sie arbeiten, damit sie sich nicht, wie sagt man das? Gehen lassen, dass sie in Gafla sind. Das hat sich also nicht verändert. Dein Tag jetzt auch noch ist das Gleiche. Du hast Mu'afin fi jasadihi, du bist gesund, du stehst in der Früh auf, dir nichts tut dir weh. Stell dir vor, es würde dir irgendwas wehtun, du hättest irgendeine Krankheit. Was würde dir nützen, wenn du die ganze Dunya hättest? Was würde dir das nützen? Was die ganze Dunya? Hast aber, bist krank. Irgendwas ist gebrochen oder irgendwas ist kaputt oder du bist. Was nimmt dir diese ganze Dunya? Nichts. Du hast in der Früh stehst du auf und du hast genug Essen, um diesen einen Tag zu überleben. Wie viel würdest du essen, wenn du die ganze Dunya hättest? Auch nicht mehr. Das gleiche würdest du essen. Auch wenn du die ganze Dunya hättest, würde sich was ändern? Nein, du isst nur so viel Essen und das war's. Deswegen, subhanallah, wenn jemand ständig in Angst lebt, du stehst in der Früh auf, was heißt da aufstehen? Manche Leute können überhaupt nicht schlafen vor Angst. Ihr Leben ist die Hölle. kann ohne Tabletten oder Spritzen oder was weiß ich, irgendwelche Drogen nicht schlafen. Wie zum Beispiel diese ganzen Politiker. Ja? Außer dieser, wie heißt dieser, dieser mit der schönen Frisur, dieser braungebrannte? Krasser. Krasser. Der ist wirklich, Allahu Akbar. Der hat den ganzen Staat doch voll richtig betrogen. Der kommt ganz cool. Vielleicht ist alles wurscht, Allah. Und keiner jagt ihn. Was heißt, wir jagen sie? Versuchen ihn zu jagen, aber... Ja? Das klingt auch nicht. Sie jagen... Sie jagen uns. Wir denken Geld, gell? Uns jagen. La hawla wa la quwwata illa billah. Dieser Hadith ist wallahi, subhanallah. Ja. Ja. Die meisten von uns haben das alles. Ja? Die meisten von uns haben das alles. Uns geht's gut. Ja? Allahu musta'an. Wir haben alles. Nur halt, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir sind. Der nächste Hadith über Tibu Nafs. Über das Tibu Nafs. Haben wir diese Hadith erwähnt, die wir jetzt gerade erwähnt haben? Nein. Ich weiß noch nicht, ja? Nein. Ah, und dieses Kapitel Tibu Nafs, haben wir das erwähnt? Nein. Tibu Nafs oder Taibu Nafs bedeutet, erst wenn du eine gute Dings hast, gute Laune. Ja? Ja, Tibu Nafs. Das Kapitel über die gute Laune. Ayo. Hubeyb al-Juhani hat uns erzählt, also überliefert von seinem Vater und er von seinem Onkel, dass der Prophet Sallam. أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب نفس فظننا أنه ألم بأهله der Prophet صلى الله عليه وسلم kam rauf zu uns بسم الله kam rauf zu uns der Prophet صلى الله عليه وسلم kam zu uns rauf und an ihm sah man Spuren vom Gussel, also vom vom Baden, ja, vom Duschen, ja. Und er war sehr gut gelaunt, alaihi salatu wassalam. So dass wir geglaubt haben, er hat sich gerade mit einer seiner Frauen getroffen, ja, sagt der Sahabi, radiallahu anhu. Ja, فَكُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ نَرَاكَ طَيِّبَ نَفْسِ Ja, Rasulullah, wir sehen dich, du bist sehr gut gelaunt heute. قَالَ أَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Das stimmt. Und Alhamdulillah, also Allah sei Dank oder gelobt sei Allah dafür. Thumma, Dhukir al-Ghina, dann haben die Sahaba, dann haben wir begonnen, uns über die Reichtum zu also Ghina, Reichtum zu unterhalten. Jemand hat Reichtum erwähnt, haben wir darüber geredet. Faqala Rasulullah s.a.w. Innahu la ba'sa bil Ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairu min al-Ghina wa tibu nafsi min al-di'ami. Dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam darauf, als sie begonnen haben, über Reichtum zu sprechen, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, es schadet nicht, oder es ist nicht übles dran, reich zu sein, liman ittaqa, mit der Voraussetzung, dass man gottesfürchtig ist. Es ist nicht schlechter, sondern dass man reich ist, aber mit der Voraussetzung, dass man gottesfürchtig ist. Wenn wir uns die Sahaba anschauen, Abdurrahman ibn Auf war in seiner Zeit wie jemand in unserer Zeit, keine Ahnung, irgendein Millionär. Cash? Ich weiß nicht, ob der reich ist. Ein guter Betrüger ist er schon. Das ist wie ein Eck geworden. Ja, dann wird man sagen, und ihr sagt, ihr mischt euch nicht in die Politik ein. Allah umstand, wir mischen uns nicht ein in die Politik in dem Sinne. Aber manchmal müssen wir schon einen Kommentar darauf also geben. Man darf schon nicht verfolgen, oder? Bitte? Man darf schon nicht verfolgen. Auf jeden Fall sollte man. Ein kluger Muslim tut das. Du musst wissen, wo du lebst. Wir sind nicht auf dem Mars. Ja? Sondern wir müssen wissen, was sich um uns passiert, was sich bewegt. Und der Wallahi, einer, der den Allah recht leitet im Dien, einer, der mit Koran und Sunnah geführt wird, Wallahi, für ihn ist es so leicht, das, was auf der diese politische Szene, was in der Welt passiert, egal ob in diesem Land oder im Ausland oder allgemein auf der Welt, all das, diese ganze Politik, du durchschaust dich sofort, subhanallah. Ja? und zieht sofort Subhanallah, Subhanallah, diese Kuffar. Ja? Ist nicht, Wallah, ist nicht, dass du sagst, das ist mir unklar, das ist mir dies, das ist das. Du siehst mit den Augen eines Mu'mins auf die ganze Sache, auf diese ganzen Lügen und Betrug. Ja? Die Leute werden richtig ausgebeutet. Und du, wenn du ein wahrer Mu'min bist, Wallah, du wirst dich nicht ausbeuten lassen. Sondern du wirst, wie sagt man das, du wirst deinen Weg gehen. Dich interessieren diese ganzen Wege nicht. Du gehst gerade im Mustaqim. Du willst dich nicht in diesen ganzen Mist reinziehen. Wenn du dich reinziehen lässt, hast du schon Sirat al-Mustaqim verlassen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, das ist auch unter anderem Beweis, dass irre gegangen sind die, die sich in alle diese Wege und Systeme reinquetschen wollen und sagen, Dawah, das ist, wir machen das Hikma Dawah, damit die Leute... Nein, nein. Man kann nicht zwei Systeme gleichzeitig gehen. Entweder dieses System oder dieses. Ja? Versteht ihr, Barakallahu? Wie kommt, dass wir zurückkommen zu unserem Hadith? Der Prophet sagte, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Es schadet nicht. Ja? Ist nicht schlechter, sondern wenn man reich ist, mit der Voraussetzung, dass man gottesfürchtig ist. Wa sihhatu liman ittaqa khairu min al ghina. Und die Gesundheit für jemanden, der gottesfürchtig ist, ist besser als Reichtum. Einer, der gesund ist. Ja? Einer der, oder besser gesagt, einer, der Allah fürchtet, ein Mu'min, für ihn ist Gesundheit mehr wert als Reichtum. Wattibu nafsi mina ni'ami und gutes, wie sagt man das? Gute Laune ist von ni'am. Also ni'amatullah. Also, wie sagt man ni'am? Eine Gabe oder Güte Allah subhanahu wa ta'ala. Gute Laune ist ni'am. Zum Beispiel bei uns sagt man Niemet oder Niemet zu Brot, zu essen und so weiter. Aber Niemet ist Allah subhanahu wa ta'ala Gabe an dich, aus seiner Großzügigkeit, das was er dir gegeben hat, der Barak wa ta'ala. Und dazu gehört auch was? Die gute Laune. Allahu musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, wallahi, wenn man sich das... den Propheten und die Sahaba, wenn man die anschaut und ihre Probleme, die sie gehabt haben, alle haben Probleme, Probleme oder besser gesagt Sorgen, dann werden wir sagen, unsere Sorgen sind so groß, wenn wir nicht die Sorgen des Propheten haben wollten. Der Prophet, seine Sorgen waren die islamische Umma. Allah, Din, Tawhid. Tawhid, das war seine Sorge, alayhi salatu wasalam. Deswegen waren alle Sorgen, alle weltlichen Sorgen für ihn überhaupt nicht, was man, wie sagt man das, sie waren kein Thema. Aber bei uns ist die Frage des Tawhid unwichtig geworden, deswegen haben wir hunderte andere Probleme, la haula wa la quwwata illa billah. Wir haben jetzt alle Probleme. Eheprobleme, Probleme mit den Brüdern, Probleme mit der Kuffar, Probleme mit dies, Probleme mit das, Probleme mit, wir haben, unser Leben ist ein großes Problem. Warum? Weil wir nicht den Problem oder die Sorgen des Propheten zu einem tragen. Das ist Theorie. Der Prophet zu einem sein, alles. Als er schlafen gegangen ist, war Theorie. Wenn er aufgestanden ist, hat er über Theorie nachgedacht. Der Schirk darf niemals den Theorie besiegen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mich geschickt, um den Schirk zu vernichten. Aywa. Yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi aqwa'ihim. Sie wollen Allahs Licht auslöschen mit ihrem Mundwerk. Wallahu mutimu nurihi wa law kariha al-kafirun. Allah wird sein Licht vervollständigen, auch wenn das den Kuffar nicht passt. Der Prophet sagt, wo ist du bi seifi beine deisa? Ich wurde geschickt mit Schwert, kurz vor dem jüngsten Gericht. Beine deisa, also vor dem jüngsten Gericht. Subhanallah. Fatta yu'bad Allahu wahdah. Warum? Damit Allah einzig und alleine angebetet wird. Das ist meine Aufgabe. Und darüber hat der Prophet immer nachgedacht. Aber wir denken über Subhanallah. Sogar Leute, die wirklich in Religion gut sind. Die sind gut in Religion, die sind gute Mu'minin, verstehen die Religion gut und so weiter und so weiter. Was ist ihre, worüber denken sie? Sie denken über Flucht. Ich will flüchten, ich will weg, ich will. Wohin? Glaubst du dorthin, wo du gehen willst, dort wird dich nicht das gleiche erwarten? Die gleichen Aufgaben, das ist die Dauer, fi sabilillah, und der Kampf gegen Shaitan und gegen Kampf gegen seine Nefs und der Kampf gegen die Kuffar und ihre, was? Und ihre List, und ihre Verschwörungen. Das erwartet dich überall, wo du hingehst. Wallahi ladim. Ja? Überall. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ich hab, in Medina habe ich 6 Jahre gelebt. Was denkt ihr? Gab es dort keine Probleme für mich? Ja? Sicher gab es dort Probleme. Allahumma istan. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma istan. Je eher wir verstehen, wallahi, je eher wir verstehen und akzeptieren, dass wir uns mit dem, wie sagt man das, mit dem Kufr richtig auseinandersetzen müssen, ja? Mit dem Schirk. Je eher wir das verstehen, desto besser ist es. Allah. Es ist so, wie es ist. Kämpfen gegen den verfluchten Shaitan und seine Armee. Du musst, du darfst dich nicht runterfliegen lassen, subhanallah. Egal ob hier oder woanders. Ja? Der Kampf ist unterschiedlich, natürlich. Die Muslime, sage ich mal, in Afghanistan oder irgendwo in Afrika, ja, ihr Kampf gegen die Kuffar ist, wie sagt man das, im militärischen Sinne. Ja? Aber dein Kampf hier ist nicht im militärischen Sinne. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ist unterschiedlich. Aber du, trotzdem, ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn du eine Sünde auf der Straße siehst, ja? Und du sie wenigstens in deinem Herzen verabscheust, das ist schon ein, wie sagt man das, eine Art des Kämpfens. Du siehst auf der Straße eine Sünde und du verabscheust sie. Du sagst nicht, du machst nicht, also mit dem Körper oder mit der Zunge, sondern nur dein Herz verabscheust sie. Und, ja? Das ist schon eine Art von Kampf. Aber natürlich, das ist der schwächste Iman. Ja? Was sagt der Prophet Sallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Wer von euch etwas Böses sieht, ja? Es soll es mit seiner Hand ändern. Ja? Fa'in lam yastati' fa bi lisani. Wenn er es mit der Hand nicht machen kann, dann was? Mit der Zunge, mit Reden, mit Worten. Fa'in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adafu iman. Wenn er mit der Zunge auch nichts ändern kann, dann wenigstens mit seinem Herzen. Er soll das mit seinem Herzen verabscheuen. Ja? Und das ist der schwächste Iman, sagt der Prophet. Das ist der schwächste Iman. Na? Der schwächste Iman. Deswegen, wir müssen, oder besser gesagt, wir dürfen uns auf keinen Fall damit zufrieden geben, dass wir immer die letzte Art von Nahi anil Munkar, dass wir immer das letzte, ich sag mal, das praktizieren. Mit dem Herzen, mit dem Herzen, mit dem Herzen, mit dem Herzen. Nein! Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Das ist der schwächste Iman. Bist du wirklich zufrieden, dass du den schwächsten Iman hast? Ja? Wir reden von uns, die Ahlul Iman sind, inshallah ta'ala. Wir reden nicht von denen, die überhaupt kein Iman haben. Egal, ob er etwas, wie sagt man das, ob er Kufr und Schirk sieht, das ist ihm sowas von wurscht. Ja? Was heißt der Wurscht, wenn er Iman sieht, er regt sich auf? Ja? Wallah! Wenn er eine bedeckte Frau auf der Straße sieht oder sowas, ja? Er verabscheut das, subhanallah. Er hasst das. Ich habe euch erzählt, ich sehe irgendein türkisches, keine Ahnung, türkisches, islamisches Zentrum irgendwo in Deutschland. Ja? Hinten ist so eine riesige türkische Flagge und so. Und sie haben wen auserwählt, um mit ihm Interview zu machen. Ja? Irgendeiner, der intellektuell ist, einer, der wirklich, auch wenn er sich, wie sagt man das, egal ob er sich fürchtet oder nicht fürchtet, ja? Einer, der wirklich etwas in der Birne hat. Nein, sie haben ihn so einen Schwachkopf geholt, ja? Der glaubt, er kann was, hat wahrscheinlich in Wikipedia irgendwas gelesen. Er sagt, ja, die Selefisten oder die Selefiten, die befolgen die ersten Generationen, sie wollten den ursprünglichen Islam, ja, den wollen sie praktizieren und so, aber ich finde das total nicht gut. Ich bin dagegen, weil wir müssen uns anpassen an die, wir müssen uns anpassen an das heutige Leben, an die heutige Zeit, System und so weiter und so weiter. Ein bisschen nein, der war nicht da. Denken ihr, la haule ola. Er sagt, das falsch ist, erste Generation. Na, er hat da den Akut. Also, wie sagt man das? Widerspruch. Aywa, da direkt hat er die ersten Generationen angegriffen. Aywa. Wenn du ihn fragst, er wird behaupten, er wäre ein Hanefi. Ein Waschechter. Allah was hat er mit Hanefiten nichts zu tun, subhanallah. Die Hanefiten würden ihn wahrscheinlich integrieren. Na komm. La hamla wa la quwwata illa billah. Wo sind wir stehen geblieben? Diesen Hadith haben wir erwähnt, wo der Prophet sagte, also der Prophet wurde gefragt über die Sünde und über Retten. Echt? Nein, über die Sünde und über die guten Taten. Und der Prophet sagte, Al-Birru Husnul Khuluq. Die guten Taten sind schönes Benehmen. Die guten Taten sind schönes Benehmen. Und Ismu, la hawla wa la quwwata illa billah. والاسم ما هك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه ناس und اسم also Sünde ist das ما هك في نفسك das was dich in deinem Herzen reizt وكرهت ان يطلع عليه ناس und du willst auf gar keinen Fall dass die Leute das erfahren dass die Leute sehen was du machst jetzt kommst du und fragst mich egal welche Sache im Islam Ja, Sheikh, ist das halal, haram? Oder rufst du einen an, einen Alim und so? Ist das halal oder haram? Ja? Wallahi, das kannst du mit diesem Hadith des Propheten, das kannst du gleich selber sehen, ob es halal oder haram ist. Wenn du es machst, ja? Willst du, dass die Leute dich dabei sehen oder erwischen oder dass die Leute erfahren, dass du das machst? Fühlst du dich gut dabei? Ja? Wenn du ehrlich bist, wenn du deine Fitra, wenn du deine Esch, diese angeborenen Eigenschaften nicht kaputt gemacht hast, wenn sie nicht beschmutzt sind mit Sünden und mit Schirk und anderen Sachen, Wallahi, dann wirst du das sofort erkennen. Wenn du ehrlich mit dir bist und sagst, Subhanallah, schau, was ich da mache. Oder das ist. Aber die Menschen haben ihre Natur verdreht. Die Menschen in unserer Zeit, Subhanallah, sie haben ihre Natur, diese angeborenen Eigenschaften, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat, sie haben sie total verdreht. Frag einen Kafir, keine Ahnung, der zum Beispiel Drogen nimmt oder Haschisch raucht, sag ich mal. Nur ein Beispiel, ein Kafir, der Haschisch raucht. Glaubst du, ein Kafir fühlt sich, wie sagt man das, er hat irgendein, wie sagt man das, schlechtes Gewissen, weil er das macht? Ein Jahil, ein angeblicher Muslim, egal ob er aus Türkei ist oder Bosnien oder Albanien oder sonst irgendwo, der in den ganzen hier Diskotheken Alkohol trinkt. Denkst du wirklich, er hat ein schlechtes Gewissen, weil er das macht? Er hat kein schlechtes Gewissen. Ja? Warum? Weil seine Natur kaputt ist. Seine Natur, seine Fitra, mit der Allah ihn erschaffen hat, hat sich alles verdreht. Ja? Aber Wallahi, ich sag's euch, so ein angeblicher Muslim, egal ob jetzt Türke oder Araber oder Bosnier oder Albaner, egal was. Ja? Wenn seine Kuffar-Freunde aus der Disco, ja? Wenn sie erfahren würden, dass er mit uns hier gebetet hat, dann würde er sich schlecht fühlen. Er will nicht, dass seine Kuffar-Freunde erfahren, dass er hier mit irgendwelchen baldwertigen Talibanen zusammen gebetet hat. Er will das nicht, er schämt sich, er hat ein schlechtes Gewissen. Ja? Deswegen, Al-Walai wal-Bara, da muss man eine Linie ziehen. Unbedingt. La haula wa la quwwata illa billah. Und ich muss dann noch dran. Deswegen sage ich, Wallahi, es gibt große Hoffnung für die muslimischen Jugendlichen, die mit erhobener Stirn sagen, Wallahi, ich bin Muslim. Und diese Leute, Wallahi, ich respektiere sie. Das sind meine Brüder. Er betet vielleicht nicht, er hat mit Islam nichts zu tun. Aber er schämt sich nicht. Er würde ein schlechtes Gewissen haben, wenn er in der Klasse nicht sagen würde, ich bin ein Muslim. Er würde ein schlechtes Gewissen haben, weil er ist noch jung. Er ist noch ein Kind sozusagen. Er ist vielleicht 18 oder so, aber er ist noch immer ein Kind. Die 18, 20-Jährigen in unserer Zeit sind noch immer Kinder. Sie sind nicht so wie die Salaf, wie die Sahaba damals. Wie Mohammed Fatih. In unserer Zeit nennt man das was? Nein, in unserer Zeit nennt man das ein Kind. Wie alt war er? 17 er war der Khalifa, war der Führer des ganzen islamischen Reiches. Das ganze islamische Militär war unter seinem was? Befehl. Ja? Solche Leute in unserer Zeit nennt man Kinder. Kinder in der Pubertät. Ja? Der kennt sich mit nichts aus. Was kann Barakallahu fikum, ein 17, 18-Jähriger, 20-Jähriger in unserer Zeit? Was in seine Worüber denkt er? Ja? Worüber denkt er? Allahumma sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Deswegen, also der Prophet definiert die Sünde und das gute Handeln, also die guten Taten, definiert er hier auf eine andere Art und Weise. Natürlich, wenn jemand kommt und sagt, was ist Haram? Ja? Haram, die Definition von Haram, die Definition von Verboten, also bei den Fuqaha, bei den vier Mazahib und bei den islamischen Gelehrten, also den Gelehrten von Usul, sie werden sagen, Haram ist das, wenn du es machst, wirst du dafür bestraft. Und wenn du es lässt für Allah, dann wirst du dafür belohnt, dass du es gelassen hast. Also da ist Niyyah in Frage. Niyyah kommt hier in Frage, also die Absicht. Das ist Haram. Ja? Wajib ist das Gegenteil von dem. Wenn du es machst, wirst Allah dich belohnen. Wenn du es aber nicht machst, wirst du dafür bestraft. Ja? Das ist die Definition bei den Fuqaha und bei den Usuliyun. Aber der Prophet macht hier ja, die Definition von einer Sünde nicht in diesem, wie sagt man das, Allahumma sallam, in diesem rechtlichen Sinne, sondern in welchem Sinne? Also dieser Ruh, seelische Sinne, barakallahu fikum. Und dann sagt alayhi salatu wasalam, yani su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasalam an al-birri wal-ithm, faqala, al-birru husn al-khuluq, wal-ithmu ma hakka fi nafsik, wa karishta an yattali alayhi an-nas. Also in diesem seelischen Sinne. Aber im seelischen Sinne sagt der Prophet, gute Tat ist schönes Benehmen. Schönes Benehmen. Das ist wirklich eine gute Tat. Und schöner Akhlaq gehört zu den besten Taten, zweifellos. Ja? Und der Prophet sagt auch, zu den schwersten Taten, Yom Qiyamah an der Waage sitzt, Husn al-Khuluq. Das haben wir erwähnt bereits. Bei vielen guten Taten kannst du vielleicht eine Entschuldigung haben. Wieso hast du nicht gebetet? Wallahi, ich war krank. Wallahi, ich habe verschlafen. Es war dies. Eine Frau kann sagen, ich habe meine Periode gehabt. Wieso hast du nicht gefastet? Ich war krank. Ich bin alt. Ich habe keine Ahnung. Ich war im Koma, die Frau sagt. Meine Periode, zum Beispiel. Warum hast du nicht falsch gemacht? Ich habe wallahi kein Geld dafür gehabt. Oder ich war krank. Ich war schwach. Der Weg war gefährlich, unsicher, man konnte umkommen auf dem Weg. Deswegen bin ich nicht angegangen. Und viele andere gute Taten. Bei allen guten Taten könnte es sein, dass du eine Entschuldigung hast, einen Udur, wieso du es nicht machen. Aber bei dieser guten Tat, und das ist Khuluq, also Husn al-Khuluq, das schöne Benehmen, gibt es da eine Entschuldigung, dass du sagst, ich hatte kein schönes Benehmen, weil ich war krank. Oder ich hatte kein schönes Benehmen, ich war alt. Oder ich hatte kein schönes Benehmen, ich hatte kein Geld. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Jeder kann es machen. Ja? Jeder kann es machen. Fasten kann nicht jeder. Fasten, wir reden nicht vom allgemein Fasten oder freiwilliges Fasten, kann nicht jeder. Ja? Das Pflichtfasten, also Fasten im Ramadan, muss jeder. Ja? Außer die eine Entschuldigung haben, alte, schwache und so weiter. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Freiwilliges Fasten kann nicht jeder. Nur die, denen Allah subhanahu wa ta'ala seine Unterstützung gibt. Ja? Freiwillige Gebete genauso. Ja? Aber bei Husn al-Khuluq, schönes Benehmen, gibt es keine Entschuldigung. Ja? Aber was ist unser letzter Hadith für heute? سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا